Noch einmal, Radlwolf, wenn ich dich so ansehe, also diese 3 Wochen sind jetzt vorbei und in deinem Gesicht ist zu lesen, die Planung für irgendetwas Großes ist schon wieder gestartet. Ja, ich meine, wenn man nach so einer Reise zurückkommt, ist dieses Ziel, das wir ja jetzt lange vor Augen gehabt haben, erledigt. Sind jetzt da noch einige Nacharbeiten. Wir werden da vielleicht auch so einen Vortrag machen. Aber im Hinterkopf habe ich eigentlich schon wieder ein paar Ideen, aber genauere Details will ich da noch nicht bekannt geben, weil ich mich dann vielleicht doch wieder zu sehr selber unter Druck setze. Auf alle Fälle in dieser 3-wöchigen Reise, die 2 Wallfahrtsorte Lourdes und Santiago de Compostela erreicht, also das Ziel mehr wie erfüllt. Ja, es war ja, es ist ja uns, diese Fahrt war ja unsere Dankeswallfahrt, eben 15 Jahre ist es bei mir jetzt her, seit dem Unfall 10 Jahre bei Michael und der erste Wallfahrtsort Lourdes, also das ist ja dann, war ja ganz ein ergreifendes Erlebnis. Wir haben ja da in Lourdes einen Tag verbracht, haben da eben die Kirchen angeschaut, waren bei der Lourdes Mutter Gottes, bei dieser Statue, haben auch gebadet im Lourdeswasser, sind dann auch diesen Kreuzweg mit den überlebensgroßen Figuren gegangen, haben eine französische Pilgermesse besucht, haben die ganzen Kirchen in Lourdes, die in diesem Heiligenbezirk sind, angeschaut. Also es war ein beeindruckendes Erlebnis. Und in Compostela, dieser beeindruckende Dom, wenn man den vor sich hat, das ist ja ganz ein gewaltiger Bau. Wir haben auch in Compostela dann eine internationale Pilgermesse besucht. Und also für mich waren diese Momente schon ganz ergreifende Momente, weil ja doch, wenn man dann nachdenkt, diese letzten 15 Jahre an einem vorüberziehen und man ja sehr dankbar und genügsam ist, dass man das dann auch erleben kann nach so einem schweren Unfall. Also an diesen Eindrücken oder Momenten, da werde ich sicher noch sehr lange zehren und da viel Kraft draus schöpfen. Ich möchte auch allen Gönnern und Sponsoren, die uns bei dieser Reise unterstützt haben, danken, weil ohne diese Unterstützungen wäre das ganze Unternehmen nicht möglich gewesen. Bedanken möchte ich mich auch bei meinen 3 Radkollegen, die mich da begleitet haben, weil es ist ja auch nicht ganz einfach, mit mir 3 Wochen zu verbringen, weil irgendwo habe ich ja auch ein bisschen einen eigenen Schädel. Und ein ganz besonderer Dank gilt auch der Silke, dass sie sich bereit erklärt hat, uns zu begleiten und uns auch so perfekt betreut hat. Also sie hat uns ja mehr oder weniger fast jeden Wunsch von den Lippen abgelesen.